Ergebnisse erzielen und Leistungsvermögen entwickeln. Herstellung einer Balance. Der Schlüssel zum Prinzip der Koordination liegt darin, stets mit den Ergebnissen zu beginnen. Welche Ergebnisse erreichen Sie im Markt? Sind Ihre Aktionäre mit der Rendite für Ihr Kapital zufrieden? Was ist mit Ihren Mitarbeitern? Sind Sie mit der Rendite für Ihre mentale, physische, spirituelle und emotionale Investition zufrieden? Wie sieht es bei den Lieferanten aus? Und bei der Gemeinde? Fühlen Sie sich sozial verantwortlich für die Kinder, die Schulen, die Straßen, die Luft und Wasser, für den Kontext, in dem Ihre Leute arbeiten und Ihre Kinder aufziehen? Wie sehen die Ergebnisse für all diese Interessengruppen aus? Und was ist mit den Kunden? Wie läuft es? Wie schneiden Sie gegenüber Weltklasse-Standards ab? Sie müssen die Ergebnisse für all diese Interessengruppen untersuchen und sich dann mit der Lücke zwischen Ihnen und Ihrer Strategie befassen. Effektivität beruht auf dem Gleichgewicht zwischen der Produktion der gewünschten Ergebnisse, P, und der Produktionskapazität, PK. Mit anderen Worten, zwischen den goldenen Eiern, die die Leute haben wollen, und der Gans, die sie legt. Das Wesen der Effektivität liegt darin, die angestrebten Ergebnisse so zu erreichen, dass man in Zukunft sogar noch mehr von diesen Ergebnissen bekommen kann. Im Laufe der letzten 10 Jahre sind viele Methoden zur Messung des Gleichgewichts zwischen P und PK entwickelt worden. Ich habe häufig darauf hingewiesen, wie wichtig das 360-Grad-Feedback ist. Die ersten 90 Grad sollten die finanzielle Seite repräsentieren. Die restlichen 270 Grad aus systematisch gesammelten Informationen über die Wahrnehmungen der wichtigsten Interessengruppen und die Stärke ihrer Gefühle im Zusammenhang mit diesen Wahrnehmungen bestehen. Für diese Form des Feedbacks gibt es viele Bezeichnungen. Einer der populärsten Ansätze der vergangenen Jahre ist die Balanced Scorecard. Ich selbst habe manchmal von doppelter Buchführung gesprochen. Die traditionelle Buchführung hat sich immer nur auf die goldenen Eier konzentriert. Die doppelte Buchführung aber zeigt auch Respekt für die Gans. Sie quantifiziert deren Gesundheit durch eine Zusammenfassung der Qualität der Beziehungen des Unternehmens zu all seinen wichtigen Interessengruppen, den Kunden, Lieferanten, Partnern und ihren Familien, dem Staat, der Gemeinde und so weiter. Sie können sich sicher vorstellen, welche Kraft eine 2 Seiten lange Zusammenfassung der gegenwärtigen und zukünftigen Gesundheit und Stärke Ihres Unternehmens entwickeln kann. Dabei ist eine Seite der finanziellen Situation gewidmet, den gegenwärtigen Früchten Ihrer früheren Anstrengungen, die andere liefert Ihnen einen zukunftsorientierten Indikator für Ihre Beziehungen zu den Interessengruppen, die all Ihre zukünftigen Ergebnisse produzieren werden. Der entscheidende Punkt ist, dass man ein Scoreboard, übersichtliche Ergebnistabelle, braucht, und zwar ein überzeugendes. Die Leute, die beurteilt werden sollen, müssen an der Entwicklung eines überzeugenden Scoreboard für die Leistungen beteiligt werden. Das Scoreboard muss die Kriterien reflektieren, die in das Leitbild, die Werte und die Strategie des Unternehmens eingebaut wurden, sodass die Leute ständig an dem Prozess ausgerichtet bleiben können und sowohl verantwortlich sind als auch zur Rechenschaft gezogen werden können. Das gilt auch für Einzelpersonen, Teams, Abteilungen und überhaupt für jeden, der dafür verantwortlich ist, eine Aufgabe abzuschließen oder ein Projekt durchzuführen. Jeder sollte in die Entwicklung des Scoreboard einbezogen werden und dann für die Leistungen mitverantwortlich sein. Wie man ein überzeugendes Scoreboard entwickelt, werde ich in Kapitel 14 ausführlicher besprechen. Kaum jemand misst den Fortschritt bei seinen wichtigsten Zielen. Nur 10% der Teilnehmer an der XQ-Befragung gaben an, sie hätten ein klares, zutreffendes, sichtbares Scoreboard, das ihnen wirkliches Feedback liefert. Für die Entscheidungsfindung an der Basis praktisch verwertbare Informationen sind ein ganz entscheidender Faktor. Um Ihnen zu zeigen, wie wichtig ein solches Feedback-System mit Scoreboard ist, möchte ich Ihnen von meinen Erfahrungen mit einer Organisation, die mit diesen diagnostischen Fragen konfrontiert wurde, erzählen. Ich sollte bei einer großen Tagung eines Verbands der amerikanischen Zeitungsverleger und Redakteure einen Vortrag halten. Um mich darauf vorzubereiten, trug ich Daten aus kulturellen Untersuchungen zusammen, die bei verschiedenen Presseorganisationen durchgeführt worden waren. Sie gaben Aufschluss über die Vertrauensebene, die Übereinstimmung bei Zweck und Werten, Fehlausrichtungen der Systeme und die sich daraus ergebende Demotivation in der Branche. Ich beschloss dann aber, es vor der Präsentation der Daten zunächst mit einem anderen Vorgehen zu probieren. Ich ging mit einem Mikrofon durch den riesigen Saal und stellte folgende Fragen. Was ist die wesentliche Rolle der Zeitungen in der Gesellschaft? Was ist ihr zentraler Zweck? Die Leute, denen ich das Mikrofon übergab, sprachen ohne zu zögern von der absolut lebenswichtigen Rolle der Presse in unserer Gesellschaft. Sie waren überzeugt, dass die eingehendere Analyse in den Printmedien dafür sorgt, dass die Regierung ehrlich bleibt und ihre Mitglieder verantwortlich und für die Öffentlichkeit sichtbar bleiben. Sehr viele legten den Fokus auf den Dienst an der Nation durch die Bewahrung unserer fundamentalsten Werte. Freiheit, Rechenschaftspflicht der Regierung gegenüber dem Volk, Erhaltung der in der Verfassung angeführten Kontrollmechanismen und Information des Volks, sodass die Ideale unserer demokratischen Republik und des freien Unternehmertums weiter hochgehalten werden. Dann fragte ich, glauben Sie wirklich an diese Zwecke? Spüren Sie sie in Ihrem Herzen? Ich ging durch den Saal und bat die Leute, diese Fragen zu beantworten. Die Antwort lautete einmütig ja. Die nächste Frage war schwieriger. Woher weiß man, dass jemand wirklich an bestimmte Werte glaubt? Die Antworten fielen unterschiedlich aus. Ich sagte, meiner Ansicht nach bestünde einer der Prüfsteine darin, dass die betreffende Person versucht, ihre Werte in ihrem Leben zu verwirklichen. Integrität gegenüber den Werten beweise, dass jemand wirklich an sie glaubt. Die Leute stimmten mir zu. Nun kam ich zu der Schlüsselfrage. Bei wie vielen Ihrer Presseorganisationen gibt es eine Funktion, die mit jener vergleichbar ist, die Sie selbst gegenüber Ihrer Gemeinde und der Nation erfüllen? Mit dieser Frage konnten Sie nichts anfangen. Also formulierte ich sie anders. Bei wie vielen von Ihnen gibt es innerhalb der eigenen Organisation und/oder Kultur irgendetwas, was dafür sorgt, dass die Leute ehrlich, verantwortlich und auf ihre fundamentalsten Ideale und Werte ausgerichtet bleiben? Nur etwa 5% hoben die Hand. Dann teilte ich Ihnen die Daten mit, die die kulturellen Untersuchungen ergeben hatten. Ich zeigte Ihnen, dass es enorm viel Misstrauen, zwischenmenschliche Konflikte, Konkurrenzkampf zwischen den Abteilungen, fehlende und falsche Ausrichtung und Demotivation der Leute gab. Und dann begann ich, über das Konzept der vier Rollen effektiver Führung zu sprechen. Dass man bei sich selbst anfangen muss, dass man mit dem Prozess beginnen muss, andere in die Klärung der Ziele einzubeziehen, dass man Informations-, Verstärkungs- und Belohnungssysteme einrichten muss, um eine optimale Umgebung für die Befähigung zu schaffen. Viele der Verleger und Redakteure verließen die Tagung mit einem völlig anderen Führungsparadigma. Es war für uns alle eine sehr interessante und aufschlussreiche Erfahrung. Diese Art des Feedbacks ist keineswegs nur für die Organisationen wichtig, sondern auch für die Leute in ihnen. Ich habe einmal ein Trainingsprogramm für die kommandierenden Generäle der Luftstreitkräfte eines Landes durchgeführt, in dessen Geschichte es viele Herausforderungen und Konflikte gegeben hatte. als ich darüber sprach, wie wichtig es ist, sich Feedback von seinen wichtigsten Interessengruppen zu holen, bemerkte ich, dass die Generäle zustimmend nickten. Ich wendete mich an den, der mich engagiert hatte, und fragte ihn: Heißt das, dass Sie so ein Feedback- und Messsystem benutzen? Er antwortete: Genau so trainieren wir diese Leute. Sie sind Spitzenpiloten, keine ausgebildeten Manager. Jeder bekommt einmal im Jahr eine Zusammenstellung des Feedbacks aller Personen, mit denen er interagiert. Sie verwenden sie als Grundlage für ihre persönliche und berufliche Entwicklung. Niemand wird befördert, wenn er keine guten Noten bekommt, und zwar auch von seinen Untergebenen. Ich sagte: Sie können sich gar nicht vorstellen, wie schwer dieses Konzept vielen Organisationen in meinem Land zu vermitteln ist. Wie verhindern Sie, dass die Sache in einen Wettstreit um die Beliebtheit ausartet? Er sah mich ganz indigniert an. Das Überleben unseres Landes hängt von diesen Leuten ab. Und Sie wissen das. Glauben Sie wirklich, wir würden es uns erlauben, um die Beliebtheit zu konkurrieren? Manchmal bekommen sogar die unbeliebtesten von uns die besten Noten, weil sie Leistung bringen. Die Ausrichtung der Strukturen und Systeme an den Werten und der Strategie ist eine der schwierigsten Herausforderungen überhaupt bei der Führung und beim Management. Das hat einen ganz einfachen Grund. Die Strukturen und Systeme repräsentieren die Vergangenheit, die Tradition, Erwartungen und Annahmen. Viele Leute ziehen ihre Sicherheit aus der Vorhersagbarkeit und Gewissheit solcher Strukturen und Systeme. Sie sind wirklich heilige Kühe. Man darf sie nicht ignorieren oder verändern, wenn es keine tiefe emotionale Verbindung zu den Kriterien für die gemeinsame strategische Kursbestimmung gibt.